ARD-Radio Wissen. Grünstreifen. Mal ganz ehrlich, bis heute habe ich gedacht, dass die Privatsphäre-Einstellungen bei Facebook mich so einigermaßen schützen würden. Nur Freunde könnten meine Einträge sehen. Pustekuchen, Netzreporterin Martina Schulte, die hat ein Online-Tool entdeckt, mit dem Unbekannte fast alles über einen rausfinden können, auch wenn man eben nicht befreundet ist. Martina, was ist das für ein krasses Tool? Also das ist ein Tool, das der Cybercrime-Entwickler Michael Bazell aus Washington D.C. entwickelt hat. Bazell ist eine ziemlich schillernde Figur. Er hat 18 Jahre fürs FBI gearbeitet, als Experte für Computerkriminalität. Heute arbeitet er als Privatermittler und Trainer. Das heißt, er ist beruflich damit beschäftigt, andere Menschen auszuschnüffeln, um Morden, Fällen von Kidnapping oder Cybercrime irgendwie auf die Spur zu kommen. Und er ist auch technischer Berater der amerikanischen Hacker-Serie Mr. Robot. Und er hat auch noch mehrere Bücher über IT-Sicherheit geschrieben. Das heißt, man kann schon sagen, das ist jemand, der weiß, wie man eben Rechner knackt oder eben an Informationen rankommt. Genau, und auf der Webseite seiner Firma inteltechniques.com, da stellt Bazell jetzt eben dieses Tool zur Verfügung, mit dem man die Facebook-Profile von Unbekannten ausschnüffeln kann. Also Facebook-Profile ausschnüffeln, wie soll das konkret gehen? Es funktioniert in erster Linie vor allen Dingen kinderleicht. Ich habe mir hier mal dein Facebook-Profil aufgerufen. Oh nein. Und ich kopier jetzt hier mal deinen Facebook-Namen raus, ne, till.opitz. Ja. Und diese Info paste ich jetzt hier in das Tool von Michael Bazell rein. Mhm. Und das berechnet mir jetzt deine Facebook-ID. In deinem Fall ist das diese 15-stellige Zahl okay. hier. Und die wiederum, die kann ich jetzt in dieses Feld hier Populate All eingeben. Bist du bereit? Okay, fürs Radio machen wir das jetzt. Leg los. Okay, zack. Ein Knopfdruck hast du hier gesehen. Ja. Und schon gehen hier lauter Pop-up-Fenster auf. Und jetzt zeigt mir das Tool halt sehr viel mehr über dich an, als dir wahrscheinlich lieb ist. Es zeigt mir, welche Bar du als letztes besucht hast, wo du gerne ausgehst. Es zeigt mir, was du hier für einen Kommentar unter dem Post von unserem Kollegen Paulus Müller gepostet hast. Mhm. Es zeigt mir die Bands, die du gut findest, die Fotos, die du gemacht hast. Ich kann deine komplette Freundesliste sehen, auch wenn du die eigentlich versteckt hast. Klar. Und das Tool zeigt auch die Fotos, in denen du getaggt wurdest. Guck mal, da bei dem hast du echt eine voll krasse Frisur auf dem Bild. Da warst du schon lange nicht okay, mehr beim weiter. Friseur. Ah ja, und die Party, Till, da wollte ich auch hingehen. Sehr gut. Also es ist ziemlich übel, was du da alles rausfinden kannst, obwohl man gar nicht mit Facebook befreundet sein muss. Das muss man nochmal klarstellen, ne? Also das ist genau das Gemeine an dem Tool. Ne? Wir denken ja immer, dass unsere Privatsphäre-Einstellungen uns schützen. Aber das ist, wie du siehst, nur bedingt der Fall. Mhm. Ne? Gott sei Dank gehörst du jetzt zu den Usern, die Facebook nicht alles verraten. Also wenn du jetzt noch mehr angegeben hättest, ne, wer deine Kollegen sind, wer deine Verwandten sind, deine Telefonnummer, dann hätte ich natürlich noch viel, viel mehr über dich rauskriegen können. Das heißt, die Ergebnisse, die man mit diesem Tool rauskriegt, sind von den Datenschutzeinstellungen der Nutzer abhängig. Und natürlich auch davon, wie viel du jetzt dem Social Network über dich anvertraut hast. Und ich war auch total geschockt, ne? Weil also der hat auch bei mich Sachen rausgekriegt, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich wusste nicht, dass jemand das sehen kann. Also nochmal, das ist trotz Privatsphäre-Einstellungen bei Facebook, man muss noch nicht mal befreundet sein. Wie ist das möglich? Wie kommt man an diese Daten? Also möglich wird das durch die intelligente Nutzung von Programmierschnittstellen, also sogenannten APIs. Das sind also quasi Schnittstellen, die Facebook-Entwicklern von Apps und Spielchen anbietet. Diese Programmierschnittstellen, die ermöglichen den Austausch von Daten zwischen der Software eines Entwicklers und der Seite. Und wie ich gerade gezeigt habe, können halt eben diese Schnittstellen von Leuten, die sich damit auskennen, auch sehr leicht missbraucht werden. Deshalb eben an dieser Stelle nochmal der Appell an euch alle. Überlegt euch wirklich sehr, sehr gut, was ihr Facebook anvertraut, welche Daten ihr dem Netzwerk gebt. Faustregel sollte eigentlich sein, nur Sachen, wo es eigentlich völlig egal ist, wenn alle Leute das wissen, sollte man da reinschreiben. Alles andere... Einmal im Netz, immer im Netz. Sein. Was ich nur noch nicht verstehe, ist, warum dieser Experte für IT-Sicherheit so ein gefährliches Tool ins Netz stellt. Warum macht er das? Das ist ja nicht das einzige Tool, was es darüber gibt. Das sind ja lauter Abfragen, die man auch mit anderen Tools abfragen kann. Zum Beispiel auch mit dem Graph Search von Facebook kann man bestimmte dieser Informationen rausbekommen. Ihm geht es natürlich auch darum, darauf hinzuweisen. Und er will natürlich auch anderen Leuten das beibringen, weil er lebt davon, dass er anderen Leuten beibringt, wie man Menschen im Netz ausschnüffelt. Und dieses Ausschnüffeln geht erschreckend. Leicht, Martina Schulte über ein neues Facebook-Schnüffeltool. Damit kann man auch über Nicht-Freunde dort jede Menge rauskriegen. Danke, Martina. Und den Link stellen wir euch natürlich nicht ins Netz. ARD Radio Wissen. Grünstreifen.